Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde unter dem Motto Spirit in the Dark. Um Aretha Franklin geht's und am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Song für mich, einen, der meinem Baby klar macht, wie unglücklich ich bin, einen, der sie traurig sein lässt darüber, dass wir nicht mehr zusammen sind. George Jackson war es, der diese Zeilen gerade sang. Aretha, Sing One For Me, handelt davon, dass der Held nach einem großen Streit von seiner Freundin verlassen wurde und bei einem Aretha Franklin-Konzert kommt ihm die Idee, einen Song von ihr zu erbitten, einen, der ans Herz geht, denn er weiß, dass ihre Songs schon die Seelen von vielen Liebenden berührt haben und die Beziehungen vieler gerettet haben. Im Februar 1972 erschien dieser Song, komponiert haben ihn Eugene Williams und Jay Harris. Produziert wurde er in Memphis für das High-Label von Willie Mitchell. Und der Sänger heißt George Jackson. Im Mai 1972 kam er damit auf Platz 38 der Rhythm and Blues Charts in den USA. Die Verbeugung vor Aretha Franklin und der Kraft ihrer Musik erinnert mich an Albert Ayler's Satz: Music is the healing force of the universe. Vermutlich hat Aretha Franklin selber diese heilende Kraft von Musik auch gespürt. Sie hat sich nach unguten Interviewerfahrungen 1968 in der Öffentlichkeit kaum mehr über private Dinge geäußert, aber wer Mark Bigos Biografie von ihr liest, weiß, dass sie bei allem Erfolg durchaus nicht immer leicht gehabt hat. Bis auf eine LP wurden Aretha Franklins Platten bei Atlantic bis 1975 von Jerry Wexler produziert oder co-produziert. Die beiden letzten gemeinsamen LPs gehören laut Aussage von Jerry Wexler nicht zu den Platten, auf die er stolz ist. Und 1976 erschien dann ein neues Aretha-Album, das von Curtis Mayfield produziert wurde. Sparkle heißt es, nach dem gleichnamigen Film. In ihm ging es um eine fiktive Gesangsgruppe aus den frühen 60er Jahren. Als Vorlage diente die Geschichte der Supremes. Ursprünglich sollten die damals noch unbekannten Schauspieler die Songs singen, aber laut Mark Beagles Franklin-Biografie gefiel Curtis Mayfield das nicht und er produzierte die Songs lieber mit Aretha Franklin. I Got High ist einer der Songs aus dem Film Sparkle. Sweetie, dee dee dee. Das waren gleich zwei Songs mit Aretha Franklin hintereinander. Zuerst I Got High, ein Track von ihrem 76er-Album Sparkle, produziert von Curtis Mayfield. Und gerade eben, das war ein Medley aus I've Got the Music in Me und Mumbles. Letzteres eine Nummer von Trompeter Clark Terry und Aretha Franklin. Den Kontrabass bei der Nummer spielte der unlängst verstorbene Kontrabassist Ray Brown. Das Medley erschien 1977 auf Aretha Franklins Album Sweet Passion. Kommerziell war Aretha Franklin längst nicht mehr so erfolgreich. 1979 erschien ihr letztes Album bei Atlantic und seit 1980 erschienen ihre Platten beim Arista-Label von Ex-Columbia-Boss Clive Davis. Mitte der 80er Jahre verkauften sich ihre Platten wieder sehr gut. Auch die Taktik, mit namhaften Kollegen Duets aufzunehmen, kam an. Ob mit George Michael, George Benson oder Annie Lennox und Dave Stewart von den Eurythmics. Wobei Sisters Are Doing It For Themselves eben die Nummer mit den Eurythmics schon Inhalt und Substanz hatte. Aretha Franklins Musik Ende der 60er und Anfang der 70er verkaufte sich zwar auch gut und selbstverständlich wollte man auch damals ein möglichst großes Publikum erreichen, aber Mainstream klang seit Mitte der 70er Jahre eben anders. Ein unerwarteter Lichtblick war dann eine Single, auch zu finden auf ihrem 86er Album Aretha. We'll be right back. microphone at this time, Irma, Brenda, and Carolyn. Let us say amen as they come. Oh,

the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, everything but true love. Love for sale. Advertising young love for sale. Who would like to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. Now if you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love. New love. Everything but true love. Love for sale. Advertising young love for sale. Who would like to pay the price for a trip to paradise? Appetizing young, young love for sale. Das waren zwei Tracks von dem vorzüglichen Live-Album, das während Aretha Franklins Zeit bei Columbia Records entstand. Es erschien 1965 und ist heutzutage nur in Ausschnitten auf CD überliefert. Come on now. Here we go again. Yeah, boy, I caught you slipping. Mm-hmm. Ooh, you must be tripping, 'cause now I know. Oh, yes, I know. A bunch of other girls in your past and your black book a very long time ago. Well, you must think I'm crazy. You must think I'm black. If you want to keep me, boy, stop wasting my time. Here we go again. It's the same old song. You're thinking you're gonna do me like the other ones before, baby. Here we go again. It's the same old song. Straighten up your act. I also walk out the door. All this time, I thought that I was the one who had the problem. Oh, yeah. I gave you everything, hoping things might change, but still you ain't around. Sam, you must think I'm foolish. Oh, yeah. You must think I'm blind. Do you think I'm blind? If you want my precious love, stop wasting my time. Here we go again. It's the same old song. You're thinking you gon' do me like the other ones before, baby. Here we go again. It's the same old song. Straighten up your act. I'm so walking out the door. I'm trying to give you the world. Oh, and everything that you need. Oh, Here we go again. Oh, yeah. Here we go again. It's the same morning. Walk here. Als Lady Diana im August 1997 tödlich verunglückte, gab es als musikalische Reaktion nicht nur Elton Johns Neuauflage von Candle in the Wind, es erschien ein ganzes Memorial-Album mit zum Teil altbekannten Songs, zum Teil mit Neuaufnahmen. Brian Ferry croonte zum Beispiel Shakespeares vielleicht bekanntestes Sonett Nummer 18, nämlich das mit den Zeilen »Shall I compare thee to a summer day?« und Aretha Franklin ging extra ins Studio und sang zusammen mit dem Chor der Logos Baptist Assembly »I'll fly away«. Kurze Zeit später erschien nach langer Zeit Aretha Franklins bisher letztes Album. Immerhin 7 Jahre waren vergangen, als 1998 A Rose is Still a Rose erschien. Vor dem Gospel-Tribut an Lady Diana war eine A Cappella-Version von einem Track dieses Albums zu hören. Here We Go Again heißt der Song. In meinen Ohren gewinnt er ungemein von dem weggelassenen Instrumental-Backing. Die Maxi-Single wurde aber leider nur als Promo-Exemplar an DJs verschickt. Im März dieses Jahres wurde Aretha Franklin 60 und Gedanken an Ruhestand weist sie Gott sei Dank weit von sich. Knapp 2 Stunden mit Aretha Franklin Songs gehen langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk ausgiebig Gelegenheit, Aretha Franklin in einer anderen Art Tempel zu hören. Sie trat 1971 an einem Wochenende in Bill Grahams Fillmore West in San Francisco auf. 3 Abende. Am Ende des regulären Sets spielte und sang sie ihre Eigenkomposition Spirit in the Dark. Möglicherweise ein Gospellied, möglicherweise ein Song mit durchaus weltlichen Obertönen oder beides. Am letzten Abend, am Sonntag, den 7. März 1971, gab es eine tatsächlich spontane und nicht geplante Zugabe desselben Songs mit einem geschätzten Kollegen und Soul-Ahnherrn, Brother Ray Charles. Weil es dem peinlich war, dass er die ein oder andere Songzeile von Aretha Franklin's Spirit in the Dark vergessen hatte und wegen dem einen oder anderen musikalischen Detail, wollte Ray Charles zuerst nicht, dass diese Zugabe veröffentlicht wurde. Gott sei Dank konnte Jerry Wexler ihn überreden, sein Veto zu überdenken. Aretha Franklin 1971 live im Fillmore West in San Francisco mit Spirit in the Dark und mit Ray Charles. Are you getting the spirit in the dark? Are you getting the spirit in the dark? People moving, they tell me we groove. Just getting the spirit, oh, getting it in the dark. Tell me, sister, how do you feel? Tell me, my brothers, how do you feel? People, if you feel like dancing, get up and let's start dancing. Start getting the spirit. Oh, get it in the dark. It's like Sally Walker sitting in a sauce. That's how you do it. Just go and get on up to it.